Okay. Мы начинаем нашу следующую серию. Und wir fangen jetzt mit unserer nächsten Predigtserie an. Без страха. Die heißt angstfrei. Angstfrei. Скажи angstfrei. Sag mit mir angstfrei. Angstfrei. Angstfrei. Angstfrei. Okay. Это такое чувство, которое знают даже маленькие дети. Das ist so ein Gefühl, was schon die kleinen Kinder kennen. И вы знаете, что страх нас часто останавливает при принятии правильных решений. Also, ihr wisst aber alle selber, dass Angst uns oft hindert, richtige Entscheidungen zu treffen. И страх надевает на нас маски. Und die Angst lässt uns die Masken anziehen. И мы уже не те, кто мы на самом Und деле. Und wir sind nicht diejenigen, die wir tatsächlich sind. И страх лишает нас любви. Und Angst nimmt uns die Liebe weg. И я вот хочу вас спросить. Und ich möchte euch fragen. Кто из вас всегда делает то, что ему говорят? Wer macht von euch das, was ihm gesagt wird? Я тоже нет. Also ich auch nicht. А кто всегда кто никогда не делает то, что ему говорят? Und wer macht так nichts, was man ihm immer sagt? Нет таких, конечно. So, solche gibt нет. es auch nicht, natürlich а nicht. А кто из вас читает инструкции, когда нужно что-то строить, например, или Und собирать? Wer liest von euch Bedienungsanleitung, wenn man etwas zusammenbauen muss? Я не очень такая, ну как сказать, разбираюсь в чем-то таком техническом. Also мне инструкция нужна всегда. Also ich bin nicht so technisch begabt, deswegen brauche ich immer dazu die Bedienungsanleitung. А кто никогда не читает инструкции? Und wer liest von euch niemals die Bedienungsanleitungen? Okay. Есть и такие тоже. Also gibt es solche auch? Я помню, однажды с Генри собирали мебель. Ich kann mich erinnern, als ich mit Henry Möbelstücke zusammengebaut habe. И он берет так, цак, цак, цак, цак. Und er nimmt das und macht das so, zack, zack, zack, zack. Что-то там возился. Hat er irgendwie so rumgewurschtelt dort? Я ему говорю, почитай инструкцию. Und ich sag zu ihm, du, lies mal doch die Bedienungsanleitung. Он мне говорит, что я мебель никогда не собирал. Und dann sagt er zu mir, hey, habe ich noch nie Möbel zusammengebaut? Ну ладно. Okay. Но в результате возился. Aber am Schluss hat so lange rumgewurstelt. Там была какая-то особая система. Da war so ein besonderes System. В общем, пришлось ему посмотреть инструкцию. Also am Schluss musste doch die Bedienungsanleitung durchlesen. Причем не посмотреть, а следовать этой инструкции. Hat nicht nur einfach so sie dir angeguckt, sondern musste sogar folgen der Bedienungsanleitung. Вот так бывает у нас в жизни иногда, да? Und so passiert das manchmal auch in unserem Leben. И даже в духовной сфере. Und sogar in der geistlichen Sphäre. Если хочешь дойти до небес, следуй Божьей инструкции. Wenn du bis zum Himmel schaffen möchtest, dann solltest du der Bedienungsanleitung Gottes folgen. Инструкция записана где? Und wo ist diese Bedienungsanleitung reingeschrieben? Правильно, в его слове. Richtig, in seinem Wort. И у нас оно есть. Und wir haben Библия. Den. Das ist die Bibel. Сейчас бы я вам сказала, поднимите свои Библии. Ich hätte euch beinahe gesagt, hebt eure Bibeln hoch. И, наверное, все подняли бы телефоны, Wahrscheinlich да? hätte jeder, fast alle ihre Handys hochgehoben. Okay. Okay. Слава Богу, что мы сейчас имеем так много этих приложений. Also Gott sei Dank, dass wir solch viele Hilfestellungen haben. Да, можем и в телефоне, и на Tablet читать Библию. Wir können das auf dem Tablet, wir können das im Handy lesen. Всегда с собой, да. Wir haben das okay. immer mit uns dabei. Okay. И вот моя тема сегодня. Und mein Thema heute. Следуй инструкции. Folge der Bedienungsanleitung. Давайте мы прочитаем от Иоанна 1 глава с 1 по 8 стих. Bitte, Anna. Johannes? Johannes. Ich habe das nicht. Вторая глава. Also Johannes 2, 1 bis... Bestimmt hast du in der Bibel, ja. 1 bis 8? Ja. Ah, okay. Gut, ich habe das. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana und Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es am Wein mangelte... Spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch auch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge, nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister, und sie brachten es hin. Okay. Мы видим здесь историю. Also wir sehen hier eine Geschichte из жизни Иисуса Христа. Aus dem Leben von Jesus Christus. Ну ничего особенного, казалось бы, да? Also irgendwie scheint das nicht so besonders zu sein. Мы вот видим здесь Иисус в начале своего служения. Aber wir sehen hier, dass er zu Beginn von seinem Dienst. Он еще не был известен. Er war noch nicht bekannt. За ним не ходили толпы учеников. Ihm haben noch keine Mengen von Jüngern nachgefolgt. Но у него было несколько учеников. Aber er hatte einige Jünger. И вот его приглашают на свадьбу. Und so wird er zur Hochzeit eingeladen. И там он встречает свою мать. Und dort trifft er seine Mama. И она была так рада его снова видеть. Und sie hat sich so sehr gefreut, ihn wieder zu sehen. И она была так горда им. Sie war so stolz auf ihn. Ей хотелось кричать: «Посмотрите, это мой мальчик!» Sie wollte einfach nur schreien: «Schaut hier, das ist mein Junge!» К тому же она знала, Dazu wusste sie, что это не просто мальчик. Dass es nicht nur einfach ein Junge она ist. Знала, что его рождение не было обычным. Sie wusste, dass seine Geburt ungewöhnlich war. И она слышала пророчество о нем. Und sie hat die Prophetie über ihn она gehört. Запоминала их в своем сердце. Sie hat das in ihr Herz reingeschrieben. И она также знала его послушание. Auch wusste sie seinen Gehorsam. Что он никогда не давал ей повода не спать по ночам. Dass er nie ihr einen Grund gegeben hat, dass sie nachts nicht schlafen kann. И вы знаете, есть такое выражение. Und wisst ihr, es gibt so einen Ausdruck. Бежать впереди, oder Aussage, впереди лошади. Also, vor Слышали, dem, да? Also vor dem Pferd zu laufen. Habt ihr schon was sowas gehört? Кто-нибудь видел из вас карету, ну как это называется? Куче. Телегу, которая впереди лошади едет. Also hat jemand von euch so eine Kutsche gesehen, die vor dem Pferd fährt? Ненормально, да? Also ist das nicht normal, oder? Я думаю, ничего хорошего не вышло. Also ich denke, da wäre nichts Gutes rausgekommen. Но вот именно это здесь Мария пытается сделать. Aber genau das versucht die Maria hier zu machen. Она берет инициативу в свои руки. Sie nimmt die Initiative in ihre Hände. Обращается к служителям. Sie wendet sich an die Diener. И очень авторитетно так говорит. Und sagt sehr autoritär zu ihnen. Все, что он вам скажет, сделайте. Was alles er euch sagt, das tut ihr. Вообще-то мне было очень удивительно. Überhaupt ist das für mich sehr verwundert. Что они ее послушали. Dass sie überhaupt auf sie gehört haben. Иисус вообще-то не был тогда еще известен, он еще не проповедовал. Denn Jesus war damals noch gar nicht bekannt, er hat noch nicht gepredigt. И за ним еще не ходили толпы народа. Und im Sinn auch keine Völkermenge nachgefolgt. Знаете, и женщины вообще-то не умели в то время так командовать, как Und сейчас. Wisst ihr, damals konnten die Frauen nicht so kommandieren wie heutzutage. Феминизм еще не был в моде. Феминизмус war noch nicht so modern вот. Und Но üblich. Мы видим, что эти служители Aber wir sehen hier, dass diese Diener проявили готовность к послушанию. Die haben die Bereitschaft gezeigt zum Gehorsam. Знаете, она так бывает, да? Wisst ihr, manchmal passiert sowas. Заварим кашу. Wir fangen etwas an. Дядя Вася должен расхлебывать. Und jemand anders muss das auslöffeln. В моем случае дядя Вася это мой муж. Also in meinem Fall ist derjenige mein Mann. О, слава Богу, что у тебя хватает мудрости на двоих. Gott sei Dank hat er genug Weisheit für uns beide. Ай, бывает. Manchmal passiert das. Но в другой раз расскажу. Aber ich erzähle das euch ein anderes Mal. Что оставалось делать Иисусу в такой ситуации? Was blieb Jesus übrig in so einer Situation zu machen? Он же не хотел свою мать подставлять, правда? Er wollte doch seine Mutter nicht bloßstellen. И мы читаем 7 стих, давайте еще раз глянем. Und wir lesen das nochmal in dem Vers 7. Наполните сосуды водою. Füllt die Krüge mit Wasser. Наполнили их доверху. Und sie wurden bis zum oben hin aufgefüllt. Теперь почерпните и несите к распорядителю пира. Und jetzt schöpft und bringt das zum Speisemeister. Und sie brachten es hin. Обратите внимание, что Иисус обращается не к своим ученикам. Achtet bitte darauf, dass er sich nicht an seine Jünger wendet, что он обращается к совершенно посторонним людям. Sondern er wendet sich an Menschen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Этих служителей он не знал их. Er kannte diese Diener nicht. Он вообще-то их не звал за собой, да? Er hat sie eigentlich überhaupt nicht gerufen. И Иисус не был хозяином этой свадьбы. Und Jesus war auch nicht der Herr von dieser Hochzeit. Он просто был один из гостей. Er war einfach einer von den Gästen. И тут он говорит этим служителям. Und hier spricht er zu diesen Dienern. И они проявляют послушание. Und sie zeigen ihm das Gehorsam. Мы не знаем, кто были эти служители. Wir wissen nicht, wer diese Mitarbeiter waren. Были они родственники или они были наемники? Ob sie einfach dort als Mitarbeiter gedient haben oder die Verwandten waren? Платили им или не платили? Мы не знаем. Ob man sie bezahlte oder nicht bezahlte, das wissen wir nicht. Но мы четко видим здесь. Aber wir sehen hier ganz klar, что они четко знали, кто они и зачем они здесь. Dass sie klar gewusst haben, wer sie sind und wozu sie da sind. И вот когда тебе что-то приказывают, also wenn man dir etwas befiehlt, кого-то послушаться, jemanden zu gehorsam zu sein, какова твоя реакция? Wie ist denn deine Reaktion? Ты сперва смотришь, да? Also zuerst schaust du alles durch. Кто это? Кого надо слушаться? Also, du schaust erst einmal, auf wen soll ich hören? Wer ist das? Да. Вообще-то, ну, как бы человека в галстуке, пиджаке легче послушать, чем бомжа, правда? Also eigentlich ist es leichter, dem zuzuhören, der einen Anzug hat und eine Krawatte, als irgendeinen Obdachlosen. Да. И вот когда okay. Мария сказал этим служителям, чтобы они послушались Иисуса. Und als die Maria zu denen gesagt hat, dass sie auf Jesus hören sollten, она дала им возможность как бы принять решение. Hat sie ihnen die Möglichkeit gegeben, eine Entscheidung zu treffen? Хотят ли они следовать его инструкциям или нет? Wollen sie denn seine Betriebsanleitung sozusagen folgen oder nicht? Или, может быть, они побегут к служителям и скажут: «Вина нет, вина нет!» Oder würden sie zu den Speisedienern gehen und sagen: «Wir haben keinen Wein mehr». И вот мы видим, что их послушание und wir sehen hier, dass ihr Gehorsamkeit проявилось прежде всего в их готовности последовать указаниям или инструкции Иисуса. Zeigte ihre Bereitschaft, dass sie bereit sind, Gott zu gehorchen. Вы смотрите, наполнили сосуды водой. Schaut her, sie füllten die Krüge mit Wasser. И вообще просто представьте себе ситуацию, да? Also überhaupt, stellt euch diese Situation vor. Ну это же нормально, это же не сказка, это нормальные люди. Das ist ja kein Märchen, das sind ganz normale Menschen. Вот если бы вы были в то время или сейчас время, там, я не знаю. Also wenn ihr zu dieser Zeit oder zu damaligen Zeit dabei wärt. Наполните сосуды водой, наполнили. Also füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie mit Wasser. Что? Und was weiter? Дальше, теперь почерпните. Und jetzt schöpft nun. И несите к распорядителю пира. Und bringt das zu dem Speisemeister, der über das ganze Mahl der Meister ist. А где вот это крибли-крабли-бумс? Не знаете это, да? Волшебные слова. Крибли-крабли-бумс? Где вот это? Просто вот почерпните и несите. Also schöpft nun und bringt das hin. Но там же вода. Aber dort ist doch Wasser. Это же вода. Das ist doch Wasser. Что вообще сейчас будет, да? Was wird überhaupt jetzt geschehen? Понимаете, Иисус-то им не сказал, что сейчас вода превратится в вино. Versteht ihr, Jesus hat ihnen nicht gesagt, dass jetzt das Wasser in Wein umgewandelt wird. Он просто сказал: черпайте и несите. Er sagt einfach: schöpft und bringt's hin. Послушание. Das Gehorsam. Это когда ты исполняешь все то, что Господь тебе сказал. Das ist dann, wenn der Herr dir was sagt und du führst das alles so aus, wie der Herr das zu dir gesagt hat. Когда ты ему доверяешь. Wenn du ihm vertraust. Тогда ты делаешь то, что он тебе говорит. Dann machst du das, was er zu dir sagt. Причем с легким сердцем. Und dabei mit einem leichten Herzen. И они выбираешь. Вот это сделаю, а это мне не нравится, это мне не подходит. Und du wählst, du bist dann nicht wählerisch und sagst, das mache ich, das passt mir nicht. Ты доверяешь ему. Du vertraust ihm. Что у него добрые намерения к тебе. Dass er gute Absichten hat für dich. Поэтому иду и следуй его инструкции. Deswegen geh und folge seiner Betriebsanleitung. И вот Господь, он может тебя только тогда употреблять. Und der Herr kann dich erst dann gebrauchen. Когда он будет уверен в тебе, что ты будешь точно исполнять то, что он тебе скажет. Wenn er erst dann, wenn er sicher ist, dass du das ausführen wirst, was er zu dir gesagt hat. Потому что Божье царство – это царство. Denn das Reich Gottes ist ein Reich. Это не демократия. Das ist keine Demokratie. Это царство. Das ist ein Reich. Halleluja. Ein Reich. И Königreich. Там царь, он добрый царь. Und er ist ein König und er ist ein великий guter König. Er ist ein großer König. Он правит. Und er ist gerecht. И он повелевает. Und er befiehlt. И он ожидает послушания. Und er erwartet das Gehorsam. И он справедливый. Und er ist gerecht. И он щедрый. Und er ist großzügig. И он всегда вознаграждает послушание. Und er belohnt immer Amen. Das Gehorsam. Amen. Amen. Это Amen. Так. Das ist so. И вот известна одна история, und eine bekannte Geschichte, связана с Александром Македонским, die mit dem Alexander der Großen zusammenhängt. Ну, знаете, из истории такого, да? Also великий полководец. Er kennt aus der Geschichte diesen Alexander der Großen, den großen Kämpfer. В 4. веке до нашей эры. Das ist der 4. Jahrhundert vor unserer Ära. Он завоевал почти все известные в ту пору страны. Er hat zu damaligen Zeit alle bekannten Länder erobert. Он был великим полководцем. Er war ein großer Soldat. И вот однажды он с небольшим отрядом солдат. Und eines Tages ist er mit kleiner Herde von Soldaten. Подошел к городу с такими толстыми, крепкими стенами. Kam an eine Stadt, die sehr starke und dicke Wände hatte. Он позвал царя. Er hat den König herausgerufen. И вот этот царь пришел. Und der König kam zu ihm. И согласился выслушать его требования. Он hat zugestimmt, seine Forderungen aus, anzuhören. Сдавайтесь немедленно. Und er sagte, ihr sollt sofort aufgeben. Ну, царь und euch ergeben. Aber der König lachte ihn aus. С чего это нам надо вам сдаваться? Wieso да? Sollen wir jetzt plötzlich uns ergeben? У нас крепкие стены. Wir haben sehr starke Wände. Мы численно превозносим вас. Also wir sind nach der Zahl größer als ihr. Да мы сейчас просто дунем, и вы исчезнете. Wir werden einfach euch auspusten und ihr seid dann weg. Тогда Александр Македонский говорит. Dann sagte der Alexander der Große. Сейчас я тебе покажу, ich почему тебе надо сдаваться. Ich zeige es dir, warum du jetzt aufgeben musst. И тут он призывает своих солдат. Und so ruft er seine Soldaten zu sich. Приказал им выстроиться в ряд по одному. Und hat ihnen befohlen, sich einzelnen in eine Reihe aufzustellen. И дает им команду идти вперед. Und gibt ihnen das Befehl zu gehen. И вот по его приказу они шагают прямо к обрыву. Und nach deren Befehl gehen sie gleich zu dem Abhang, за которым была пропасть, wo dann eine große Schlucht lag. И вот царь и его воины, und der König und seine Soldate, они Soldaten, просто с ужасом смотрели на это. Sie haben mit einem riesen Schrecken das Ganze beobachtet. И не верили своим глазам. Und haben sich nicht glauben können. Потому что они видели, как вот один за одним вот эти солдаты падали в пропасть и погибали. Und weil sie gesehen haben, dass ein Soldat nach dem anderen abgestürzt sind они und umgekommen sind. Они шли один за другим, sie не колеблясь. Eins nach dem anderen, ohne zu zweifeln. Навстречу своей гибели. Und sie wussten, dass sie verloren, also dass sie umkommen. И вот после того, как погибло 10 человек, und nachdem die 10 Soldaten umgekommen sind, Alexander дает приказ. Alexander gibt einen Befehl. Stopp. Stopp. Возвращайтесь назад. Komm zurück. И царь und этого König города, von dieser Stadt, он понял причину непобедимости Александра. Er hat dann den Grund der Unbesiegbarkeit von Alexander verstanden. И он хорошо знал, und er hat ganz genau что gewusst, его собственные солдаты далеко не так послушны. Dass seine eigenen Soldaten bei weitem nicht so gehorsam sind als seine. Скорее даже мятежны. Sogar sind sie so, dass sie zum Flucht bereit sind. Поэтому они сдались. Deswegen haben sie sich ergeben. И этот царь понял, und dieser König hat verstanden, что на пути к победе, dass auf dem Weg zum Sieg, ничто не остановит людей, которые готовы умереть за своего полководца. Wird nichts die Menschen festhalten, die bereit sind, für ihren Herr zu sterben. Я, конечно, не одобряю методы Александра Македонского. Natürlich tue ich jetzt nicht für gutheißen diese Methoden von dem Alexander der Großen. Ну, вы знаете, раньше были другие нравы, да? Aber wisst ihr, damals waren andere Methoden und andere Sitten. У них еще не было закона о правах человека. Die haben noch keine Menschenrechte gehabt. Поэтому, ну вот было, случилось то, что случилось. Deswegen ist das passiert, was passiert ist. Но мы видим из этой aber истории, wir sehen aus dieser Geschichte, что послушание этих солдат, dass die Gehorsamkeit von diesen Soldaten, когда они в точности исполнили приказ, wo sie ganz genau das Befehl von ihrem Herr ausgeführt и вот haben, смерть вот этих 10 человек, und der Tod von diesen 10 Soldaten, они смогли предотвратить сражение, hat dazu bewirkt, dass man diesen Kampf verhindert hat, и спасли очень много жизней, und haben viele Leben gerettet. Они могли бы испугаться. Aber sie hätten sich erschrecken können. Они могли бы впасть в панику. Ты что? Sie hätten in die Panik verfallen können und sagen, hey, was ist los? Инстинкт самосохранения, он очень сильный в человеке. Denn unser Selbstschutzinstinkt oder Überlebensinstinkt, der ist sehr stark in uns. Должна быть такая верность. Man braucht so eine große Treue. Такая готовность. So eine Bereitschaft. Четко следовать инструкции своего полководца. Also klar der Betriebsanleitung oder klar den Befehlen von seinem Herr zu folgen. Такое доверие. Also so ein großes Vertrauen zu haben. И вот я задаю вопрос нам, себе тоже. Und so stelle ich uns eine Frage und mir selbst. Готовы ли мы действительно вот так слушаться слов Иисуса Христа? Sind wir tatsächlich so bereit, den Worten Jesu zuzuhören und auf ihn zu hören? Следовать его принципам. Und seinen Prinzipien zu folgen? Вот представьте себе, какое влияние могло бы иметь Божье царство на земле. Stellt euch einfach nur vor, welchen Einfluss das Reich Gottes gehabt hätte. Вот если вот мы христиане, его солдаты, wenn wir Christen als seine Soldaten, всегда четко следовали инструкции нашего полководца Христа, immer der Betriebsanleitung von unserem Heeresführer, vom Jesus Christus folgen. У нас же так много всего, да, много тараканов. Wir haben noch so viele Kakerlaken in unserem Kopf. Второзаконие 12:28 написано. In 5. Mose 12:28. Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедуют тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек, если будешь делать доброе и угодно пред очами Господа Бога твоего. Bewahre und befolge alle Worte, die ich dir gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht, ewiglich, weil du tust, was in den Augen des Herrn, deines Gottes, recht und wohlgefällig ist. Что скажет он вам, то сделайте. Was er euch auch sagt, das tut auch. Вот эти служители с черпаками, also diese Diener mit ihren Schöpfer, они сделали все точно, как им было сказано. Die haben alles ganz genau ausgeführt, was ihnen gesagt wurde. И что получилось? Und was ist daraus gekommen? Что произошло? Was ist passiert? Вода превратилась в вино. Das Wein verwandelte sich in das Wasser verwandelte sich in das Wein. Там было шесть сосудов, да, больших. Also wir lesen, das waren sechs große Krüge. Они могли наполнить 2-3 сосуда. Also sie konnten могли бы наполнить 2-3 сосуда. Sie hätten 2-3 Krüge füllen können. Потом посмотрели бы, ничего не происходит. Und sie hätten geschaut, es passiert nichts. Что это мы тут делаем? Also was machen wir hier? Это же смешно. Das ist doch lächerlich. Мы тут горбимся, таскаем воду, винные сосуды. Also wir ackern uns hier ab und versuchen hier das Wasser zu schöpfen. А что потом? Und was ist dann? Да нас просто засмеют. Man wird uns einfach nur auslachen. Но нет. Aber nein. Они начерпали шесть сосудов. Also sie haben sechs Wasserkrüge das водою. Mit Wasser gefüllt. Okay. Genau. И стали ждать, что будет. Und fingen an zu warten, was passiert. Они знали, что это не их свадьба. Also sie wussten, dass es nicht ihre Hochzeit ist. Они знали, что они всего лишь служители. Sie wussten einfach, dass sie nur einfache Diener sind. И они должны делать то, что им говорят. Und sie mussten das ausführen, was man zu ihnen sagt. Они могли бы испугаться. Sie hätten sich erschrecken können. И сказать, ну, что подумают о нас люди, да? Und würden sagen, was würden dann die Menschen über uns denken? Они могли бы из-за страха не исполнить то, что им Иисус сказал. Sie hätten aus Angst nicht das ausführen können, was Jesus zu ihnen gesagt hat. Тогда бы Иисус не был прославлен. Dann wäre Jesus nicht verherrlicht worden. Но в результате их послушания. Aber am Schluss ihr Gehorsam. Прославился наш Господь. Ist der Herr durch ihr Gehorsam verherrlicht worden. И мы читаем в 11 стихе. Und wir lesen in dem Vers 11. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden, und seine Jünger glaubten an ihn. Ну, как бы послушание в наше время это не очень популярная тема. Also das die Gehorsamkeit ist heute kein populäres Thema für uns. И многие люди терпеть не могут, когда им указывают, что им делать. Und manche Menschen können das nicht ausstehen, wenn jemand zeigt, was er zu tun hat. Они независимы. Sie sind unabhängig. Самоуверены. Sind selbstgefällig oder selbst vertrauen an sich selbst. И они не позволяют себя учить. Und sie lassen nicht zu, dass jemand sie lehrt und belehrt. Поэтому они годами остаются такими же. Deswegen bleiben sie jahrelang dieselben. Такими же гордыми. Sie sind genauso stolz. Неприступными. Sie sind die unnahbar. Они раздраженные постоянно. Sie sind ständig gereizt. Потому что когда у человека гордость внутри. Denn wenn Mensch den Stolz in sich hat. У него нет мира, правда? Dann hat er keinen Frieden, nicht wahr? Ну, все раздражает. Also es reizt ihn alles. Ну, все alles не auf. Так, как es ist, надо. Es ist nicht alles, wie es sein soll. Я знаю лучше, как also надо. Ich weiß es besser, wie es okay. funktioniert. И поэтому в их жизни ничего не меняется. Deswegen verändert sich in ihrem Leben nichts. И вот таким людям очень сложно помочь. Und solchen Menschen ist es ganz schwer zu helfen. Эти люди сами не меняются. Diese Menschen verändern sich selbst nicht. И вот в отношении послушания. Und in Bezug auf das Gehorsam. Решающее значение имеет позиция нашего сердца. Der entscheidende Punkt spielt unsere Position oder unser Haltung des Herzens. Какая позиция твоего сердца? Also welche Position deines Herzens hast du? Позиция твоего сердца. Die Position deines Herzens. Готов ли ты следовать инструкции? Bist du denn bereit, der Betriebsanleitung zu folgen? Вот многие люди читают Библию. Also viele Menschen lesen die Bibel. Кто-то действительно хочет что-то почерпнуть оттуда для себя. Jemand möchte tatsächlich für sich daraus schöpfen. Хочет больше узнать Бога. Möchte mehr von Gott erfahren. Научиться больше мудрости. Möchte mehr von Weisheit lernen. Другие, может быть, читают Библию, потому что это модно. Die anderen lesen vielleicht die Bibel, weil es modern ist. Им хочется блеснуть. Sie möchten einfach nur zeigen, dass sie etwas wissen. Когда они в каких-то кругах общаются, хочется что-то. Wenn sie in irgendwelchen Kreisen sich bewegen und sie möchten einfach nur zeigen, was sie können und was sie wissen. Многие люди читают Библию. Viele Menschen lesen die Bibel. Но как она действует в их жизни? Aber wie wirkt sie sich in ihrem Leben aus? Я помню, когда только начинала читать Библию. Ich kann mich erinnern, als ich begonnen habe, die Bibel zu lesen. У меня мозг просто горел. Also mein Kopf hat gebrannt. Я видела, и вот здесь не так у меня. Und ich habe gesehen, das stimmt was nicht bei mir. И вот здесь у меня в жизни тоже не так. Und hier stimmt etwas nicht aus meinem Leben. У меня мозг просто дымился. Also mein Kopf hat einfach nur gedampft. Мне было 16 лет. Ich war damals 16. Вы понимаете, 16 лет я уже не могла так нагрешить, да? Also ich verstehe, dass ich mit 16 noch nicht so viel sündigen konnte. Нормальная девчонка. Also ich war ein normales Mädchen. Но слово Божье, когда мы читаем его с позиции что-то подчеркнуть для себя, научиться. Also wenn wir die Bibel so lesen, dass wir daraus was schöpfen möchten, тогда Божье слово, оно оживает для нас. Dann wird das Wort Gottes lebendig in uns. Это Божья инструкция. Das ist Gott seine Betriebsanleitung. Готов ли ты следовать инструкции Бога? Bist du denn bereit, der Betriebsanleitung Gottes zu folgen? Хочешь ли ты подняться на более высокий уровень своей жизни? Willst du mehr auf eine andere Ebene, auf die höhere Ebene kommen? Библия говорит, что мы будем обновляться. Die Bibel sagt, dass wir uns erneuern werden. Что праведник, он обновляется. Dass ein Gerechter sich erneuert. Обновляется, скажи, обновляется. Sag mit mir, man erneuert sich. Когда ты читаешь Библию, wenn du die Bibel liest, твой разум, он обновляется. Dein Verstand erneuert sich. Он как бы расцветает. Er schaut so aus, als ob er gedeiht, als ob er aufblüht. Вся вот эта труха, все это не нужно, оно отлетает, как шелуха. All dieser Müll, das springt einfach von dir ab. Но ты начинаешь видеть суть вещей, понимать смысл, зерно. Aber du verstehst, du fängst an, den Kern der Bibel zu verstehen, den Sinn der Bibel. Мудрость приходит в твою жизнь. Weisheit kommt in dein Leben через hinein. Через Божье слово. Durch das Wort Gottes. Halleluja. Да, это так. Das ist so. Okay. Готов ли ты исполнять то, что тебе говорят? Bist du denn bereit, das auszuführen, was man zu dir sagt? Даже если ты не понимаешь. Auch wenn du es nicht begreifst. Но, к сожалению, с годами многие люди думают. Aber leider mit den Jahren denken die Menschen. О, я уже имею опыт. Oh, ich habe noch Erfahrung. Я знаю. Ich weiß es schon. Да? Но помните Даниила? Aber könnt ihr euch an Daniel erinnern? Он был молодым человеком. Er war ein junger Mann. Но он был мудрее всех мудрецов царя. Aber er war weiser als alle Weisen von dem König, zu dem er gedient hat. Мудрость, она приходит от послушания Богу. Denn die Weisheit kommt durch das Gehorsam Gott gegenüber. Мудрость приходит из смиренного сердца. Weisheit kommt aus einem demütigen Herzen. Вот вера, она в сердце человека, да? Also der Glaube ist ja im Herzen des Menschen. Никто ее не видит. Also keiner sieht sie. Но послушание, aber das Gehorsam, это поведение. Das ist unsere Haltung bzw. unser Tun. И вот по этому поведению мы можем видеть характер человека. Und das Verhalten können wir das Charakter des Menschen sehen. И вот однажды нас Генри Господь позвал. Und einmal hat uns der Herr mit Henry gerufen. Он сказал, пришло время ехать. Er sagte, es ist an der Zeit zu fahren. Но он не сказал, куда. Aber er sagte nicht, wohin. Он не назвал город. Er hat die Stadt nicht genannt. Он не назвал улицу. Er hat nicht die Straße uns genannt. Он даже первую букву не назвал. Er hat nicht einmal den ersten Buchstaben хорошо, uns genannt. Хорошо, Господи, ну куда? Okay, Herr, aber wohin? Мы просто знали, что нам пора трогаться. Wir haben einfach gewusst, es ist an der Zeit zu fahren. В то время мы служили в одной немецкой церкви, Генри был пастором. Zu der Zeit haben wir in einer deutschen Gemeinde gedient, Henry war der Pastor von dort. Пришло время, но куда, Господи, да, хоть es сейчас. Es ist die Zeit gekommen, ja, Herr, okay, gleich, sofort, aber wohin? Но Божий ответ таков. Aber Gott, seine Antwort ist so. Следуй моей инструкции. Folge meiner Betriebsanleitung. Мы молились, конечно. Natürlich haben wir gebetet. И мы ждали, какие будут указания. Also wir haben gewartet auf die Anweisungen. И нас пригласили в Берлин. Man hat uns nach Berlin eingeladen. Чтобы мы начали там работу с русскоязычными людьми. Damit wir dort die Arbeit mit russlandsdeutschen Menschen anfangen. Там. Wir haben dort die Gemeinde angefangen. Генри предлагали зарплату. Henry hat man ein Gehalt angeboten. Dann квартиру, eine Wohnung, небольшую группу людей в помощь, und eine kleine Gruppe als Hilfestellung, даже помещение для собраний. Man hat sogar ein Gebäude, einen kostenlosen Raum angeboten für die Gottesdienste. Was hättet ihr gewählt, oder? Потом das war klasse. Нас пригласили в Нюрнберг. Dann hat man uns nach Nürnberg eingeladen. Сначала мы поехали в Берлин. Also zuerst sind wir nach Berlin gefahren. Все вроде классно, познакомились с людьми. Also es schaute alles irgendwie gut aus. Wir haben Menschen kennengelernt. Перспективы классные. Sind gute Perspektiven da. Но вот беда. Aber doch. Что-то на сердце не лежит. Aber doch lag es nicht so am Herzen. Такое какое-то странное чувство. Da gab es so ein seltsames Gefühl. Мы поехали потом в Нюрнберг. Dann sind wir nach Nürnberg gefahren. Приехали сюда. Sind wir hierher gekommen. Здесь дождь, слякость. Hier hat es geregnet. Холодрыга und es ist dreckig gewesen. Es war so kalt hier. Никого не знаем. Wir kennen hier niemanden. Но aber ощущение дома. Aber es war ein Gefühl von zu Hause. Мы сразу же приняли решение, все, едем в Нюрнберг. Wir haben gleich die Entscheidung getroffen, egal was los ist, wir fahren nach Nürnberg. И когда мы сюда приезжали, у нас были огромные трудности. Und als wir hierher umzogen, wir hatten große Schwierigkeiten. Мы потеряли очень большую сумму денег. Wir haben eine sehr große Summe Geld verloren. И мы приехали с такой верой и надеждой на Господа. Und wir sind mit so einem Vertrauen und so einem Glauben auf den Herrn hierher gekommen. Мы верили в чудо. Wir haben an Wunder geglaubt. И он нас не подвел. Und er hat uns nicht im Stich gelassen. Господь всегда вознаграждает послушание. Der Herr belohnt immer das Gehorsam. Запомни это. Denk dir das. Okay. И вот сегодня мы видим плоды нашего послушания. Und heute sehen wir die Früchte von unserem Gehorsam. Хотя это было нелегко. Obwohl es nicht leicht war. И мы так благодарны Богу за все. Und wir sind Gott so dermaßen dankbar dafür. И он говорит тебе. Und er sagt zu dir. Следуй моей инструкции. Folge meiner Betriebsanleitung. Господь желает, чтобы вот мы его дети, мы были во всем ему послушны. Der Herr wünscht sich, dass wir in allem als Kinder ihm gehorsam sind. Потому что в этом проявляется наша верность. Denn und dem zeigt sich unser Treue. Чтобы оно было постоянным. Damit das regelmäßig, beständig. А не по настроению. Und nicht nach der Laune. И вот вы знаете историю Саула. Und so kennt ihr die Geschichte von Saul. Я не буду ее рассказывать 60 раз. Ich werde euch nicht nochmal das erzählen. Вы знаете, что Саул был избран на царство. Also ihr wisst, dass der Saul zum König auserwählt wurde. Но он был, оказался недостойным. Aber er wurde für Untreue. Он не исполнил то, что ему пророк Самуил сказал. Also er wurde er hat nicht das ausgeführt, was ihm der Prophet gesagt hat. Он сказал: "Просто жди, ничего не делай." Er hat zu ihm einfach gesagt: "Warte und tu nichts." И ничего не делание тоже иногда бывает очень сложным испытанием. Ich glaube, я неправильно перевела. Nichts tun. Okay. Also nichts tun ist auch eine, ist auch eine Entscheidung und kann auch zum Problem werden. Und wenn wir Probleme bekommen, dann fangen wir gewöhnlich an, etwas zu tun. Wir machen das und jenes. Wir fangen an, anzurufen, irgendwo hinzurennen. Anstatt sich zu beruhigen, das dem Herrn erst einmal abzugeben und erst einmal auf seine Antwort zu hören. Und schaut her. Господь, он говорит нам, что нам нужно исполнять точности то, что он говорит. Und der Herr sagt uns, dass wir in Genauigkeit das ausführen sollen, was er zu uns sagt. Независимо от того, кто ты. Unabhängig davon, wer du bist. Какой властью обладаешь? Welche Macht du besitzt? Какой у тебя жизненный опыт? Welche Lebenserfahrung du besitzt? Вот Саул решил, что он слишком долго ждал Самуила. Und der Saul hat beschlossen, dass er viel zu lange auf den Samuel gewartet hat. И он должен что-то делать. Und er muss etwas tun. Народ разбегается. Ужас какой! Und das Volk läuft auseinander und er sagt, oh, das ist ja schrecklich. И он был очень зависим от мнения людей всегда. Und er war sehr abhängig von der Meinung der anderen Menschen. И он был не один раз непослушным Богу. Und er war nicht nur einmal Gott ungehorsam. И мы сейчас не будем это место Писания читать. Und wir lesen jetzt nicht diese Bibelstelle, потому что уже мало времени. Denn wir haben sehr wenig Zeit. Но мы видим, что Бог хотел истребить Амалека. Aber wir sehen, dass Gott gewollt hat, dass er Saul Amalekiner praktisch ausrottet. Потому что они очень много зла сделали израильтянам. Weil die sehr viel Böses dem Israel zugefügt haben. Но Саул. Aber Saul. Не выполнил приказ. Hat dieses Befehl nicht ausgeführt. Он не следовал инструкции Бога. Er hat nicht der Betriebsanleitung Gottes gefolgt. Он поступил так, как хотел он и его люди. Er hat so gehandelt, wie er gewollt hat und seine Leute. Они разрушили то, что хотели разрушить. Sie haben das zerstört, was sie zerstören wollten. И оставили то, что хотели оставить. Und haben das gelassen, was sie lassen wollten. Это не есть послушание. Und das ist nicht das Gehorsam. Когда ты частично только что-то исполняешь. Wo du nur teils etwas ausführst. У Саула не было намерения противоречить Богу, да? Der Saul hat nicht vorgehabt, Gott zu widersprechen. Но Саул и его люди делали работу Божию небрежно. Aber Saul und seine Leute haben das die Arbeit Gottes nicht richtig ausgeführt. Авраам послушался Богу и получил наследие. Die haben das vernachlässigt praktisch. Und der Abraham hat auf Gott gehört und hat sein Erbe bekommen. Нейман сирийский военачальник. Нейман сирийский военачальник. Das war der syrische Heeresführer. Послушался Елисея. Hat auf Elisa gehört. Смирил свое сердце. Der hat sein Herz gedemütigt. И получил свое исцеление от проказа. Und hat seine Heilung von dem Aussatz bekommen. Следуем ли мы за Господом? Folgen wir dem Herrn? Потому что мы его любим. Weil wir ihn lieben. Хотим быть с ним. Wollen wir mit ihm zusammen sein? Или мы что-то хотим от него получить? Oder wollen wir etwas von ihm bekommen? Следуйте за мною. Folgt mir nach. Господь говорит нам сегодня: следуйте за мною. Der Herr sagt zu uns heute: folgt mir nach. И я сделаю вас ловцами человека. Und ich werde euch zu den Menschenfischern machen. Так как он Петру однажды сказал. Wie er das eines Tages zu Petrus gesagt hat. Кто был Петр? Wer war Petrus? Петр был рыбак. Petrus war ein Fischer. Так же, как большинство других учеников. So wie die meisten seiner Jünger. Они просто рыбу ловили. Sie haben einfach nur Fische gefangen. Это, знаете, рыбак – это самая пролетарская профессия. Wisst ihr, der Fischer ist eine der damals die bekanntesten Berufe. Самая простая, ничего не надо особо делать. Das ist der einfachste Beruf. Du musst nichts machen. Du musst einfach nur die Dinger, die, wie heißt das? Следуй за мной, я сделаю тебя ловцем человека. Also folge mir nach und ich mache dich zu Menschenfischer. И апостол был рыбак, последовал за Иисусом и стал апостолом. Und der Apostel Petrus war vorher ein Fischer, der hat Jesus nachgefolgt und wurde zu einem Apostel. Genauso ist es auch in unserem Leben. Als wir Jesus noch nicht gekannt haben, waren wir Fischer. Also so ungefähr. Когда Иисус приходит в нашу жизнь, aber wenn Jesus in unser Leben kommt, ты принимаешь его, идешь за ним. Du nimmst ihn an und folgst ihm nach. Он делает из тебя кого-то другого, другую личность. Er macht aus dir jemand anderen. Er macht aus dir eine neue Persönlichkeit. Может быть, ты не апостол. Vielleicht bist du kein Apostel. Но ты другой, у тебя другое, у тебя есть помазание. Aber du bist anders. Du hast etwas anderes in dir. Du hast eine Salbung. Призвание от Бога. Du hast eine Berufung von Gott. И Господь делает тебя кем-то. Und der Herr macht dich aus dir jemanden. Люди по-разному реагируют на призыв Господа. Die Menschen reagieren verschieden auf den Ruf Gottes. Один говорит, der eine sagt, я похороню отца своего, потом пойду за тобой. Ich werde meinen Vater erst begraben, dann folge ich dir nach. А Петр оставляет все и идет. Aber der Petrus lässt alles hinter sich und folgt ihm nach. И вот это нелегко научиться следовать, научиться исполнять то, что Господь говорит. Und es ist nicht leicht, das auszuführen, was und zu lernen, was der Herr zu uns sagt. Потому что у нас еще так много бунтарства. Denn wir haben noch so viel Rebellion in uns. Правда ведь? Ist das ist nicht wahr? Мы так много знаем. Wir wissen so viel. Но если мы хотим быть ближе к Богу. Aber wenn wir näher am Gott sein möchten, ты хочешь быть ближе к Богу? Möchtest du näher an Gott sein? Тогда прими решение. Dann treffe heute eine Entscheidung heute. Господь, я пойду за тобой. Herr, ich folge dir nach. Куда бы ты меня ни повел. Wohin du mich auch führen wirst. Я постараюсь сделать все, что ты мне скажешь. Ich werde versuchen, das alles auszuführen, was du zu mir sagen wirst. Давайте мы закроем свои глаза. Lass uns unsere Augen schließen. Просто сейчас послушаем голос Божий внутри себя. Wir hören einfach jetzt auf die Stimme Gottes in uns innen. Может быть, он что-то говорил тебе. Vielleicht hat er zu dir etwas gesagt, gesprochen. И ты это не сделал, не исполнил. Und du hast es nicht getan und hast es nicht ausgeführt. Может, он побуждал тебя к чему-то. Vielleicht hat er dich zu etwas aufgefordert. Но ты решил по-другому. Aber du hast es anders entschieden. Может быть, даже причина этого был страх. Vielleicht war der Grund dafür deine Angst. Страх оставить свой комфорт. Angst, deine Komfort zurückzulassen. Страх не справиться. Angst, es nicht schaffen zu können. Может быть, страх ответственности. Vielleicht Angst vor Verantwortung. Или что скажут мои родственники, oder друзья. Was sagen meine Freunde, was sagen meine Verwandten. Но Господь тебе говорит сегодня. Aber das Herr sagt heute zu dir. Следуй моей инструкции. Folge meine Betriebsanleitung. Я призвал тебя. Ich habe dich berufen. Давай доверься ему сегодня. Vertraue ihm dich heute an. Прими решение. Treffe eine Entscheidung. Попроси у него мудрости. Bitte bei ihm um Weisheit. Попроси у него помощи, если ты видишь, что ты сам не так силен. Bitte um seine Hilfe, wenn du siehst, dass du selber nicht stark genug bist. Он знает наши слабости. Er kennt doch unsere Schwächen.